Aus Anlass des Tages des Leuchtenden Sterns gab das Vorbereitungskomitee der Demokratischen Republik Kongo für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des Leuchtenden Sterns ein Bulletin heraus. Die Beiträge des Bulletins würdigten Genossen Kim Jong-il, der für die Fortsetzung und Vollendung der koreanischen Revolution, das Erstarken und Gedeihen des sozialistischen Korea, die Wiedervereinigung des Korea und die Verwirklichung der Souveränität der Menschheit sein ganzes Leben eingesetzt hatte.